Also ich lese Die Gottespest von Johann Most. Das ist ja, eine antireligiöse Hetzschrift aus dem Jahr 1883 und das bekannteste Werk vom Anarchisten Johann Most. Unter allen Geisteskrankheiten, welche der Mensch in seinem dunklen Drange sich systematisch in den Schädel impfte, ist die Gottespest die allerscheußlichste. Wie alles eine Geschichte hat, so ist auch diese Seuche nicht ohne Historie. Nur schade, dass es mit der Entwicklung von Unsinn zum Verstand, wie sie im Allgemeinen aus dem Historismus oft gefolgert wird, bei dieser Art Geschichte ganz gewaltig hapert. Der alte Zeus und sein Doppelgänger, der Jupiter, das waren noch ganz anständige, fidele, wir möchten sagen gewissermaßen aufgeklärte Kerle, verglichen mit den jüngsten Drillingssprossen am Stammbaume der Götterei, welche sich bei Licht besehen, an Brutalität und Grausamkeit getrost mit Fitzli Putzli messen können. Wir wollen übrigens mit den pensionierten oder abgesetzten Göttern überhaupt nicht rechten, denn die richten keinen Schaden mehr an. Die noch amtierenden Wolkenverschieber und Höllenterroristen des Himmels aber wollen wir dafür desto respektloser kritisieren, blamieren und abführen. Die Christen haben einen dreifältigen Gott. Ihre Vorfahren, die Juden, begnügten sich mit einem einfältigen. Sonst sind beide Gattungen eine recht heitere Gesellschaft. Altes und Neues Testament bilden für sie die Quellen aller Weisheit. Daher muss man diese heiligen Schriften wohl oder übel lesen, wenn man sie durchschauen und verlachen lernen will. Greifen wir nun die Geschichte dieser Gottheiten heraus. So genügt das eigentlich schon zur Charakteristik des Ganzen vollkommen. In kurzem Abriss ist die Sache nämlich die: Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Er befand sich mithin zunächst im allgemeinen Nichts, wo es allerdings nüchtern genug ausgesehen haben mag, um sich als Gott darin zu langweilen. Und da es für Gott eine Kleinigkeit ist, aus nichts Welten hervorzuzaubern, wie ungefähr ein Taschenspieler Hühnereier oder Silbertaler aus dem Ärmel schüttelt, so schuf er Himmel und Erde. Später drechselte er Sonne, Mond und Sterne zurecht. Gewisse Ketzer, so man Astronomen nennt, haben zwar längst festgestellt, dass die Erde weder Mittelpunkt des Universums ist, noch je gewesen sein kann, noch überhaupt zu existieren vermochte, bevor die Sonne, um welche sie sich dreht, da war. Diese Leute haben nachgewiesen, dass es ein reiner Blödsinn ist, von Sonne, Mond und Sternen und daneben von der Erde zu reden, als ob dieselbe verglichen mit ersteren etwas ganz Spezielles und Übergewichtiges wäre. Sie haben es längst jedem Schulbuben eingepaukt, dass die Sonne auch nur ein Stern, die Erde aber ein Trabant der Sonne, der Mond sozusagen ein Untertrabant der Erde ist. Nicht minder, dass die Erde verglichen mit dem Weltganzen weit entfernt eine hervorragende Rolle zu spielen, umgekehrt kaum wie ein Sonnenstäubchen sich ausnimmt. Was hat sich ein Gott um Astronomie zu kümmern? Er macht, was er will und pfeift auf Wissenschaft und Logik. Aus diesem Grunde hat er auch nach seiner Erdenfabrikation zuerst das Licht und hernach die Sonne gemacht. Selbst ein Hottentotte kann heutzutage einsehen, dass ohne Sonne auf der Erde kein Licht sein kann. Aber Gott, der ist ja kein Hottentott. Aber hören wir weiter. Die Schöpfung war soweit ganz gelungen. Aber es war immer noch kein rechtes Leben in der Bude. Der Schöpfer wollte sich amüsieren. Daher machte er endlich Menschen. Er wich dabei merkwürdigerweise ganz von seiner zuvor angewandten Praxis ab. Statt diese Schöpfung durch ein einfaches "Es werde" zu bewerkstelligen, machte er ungemein viel Umstände beim Schaffen. Er nahm einen ganz prosaischen Lehmkloß zur Hand, modellierte daraus nach seinem Ebenbilde eine Mannesfigur und blies derselben eine Seele ein. Da aber Gott allweise, gütig, gerecht, kurzum die Liebenswürdigkeit selber ist, so leuchtete ihm ein, dass dieser Adam, wie er sein Fabrikat nannte, sich allein ungemein langweilen dürfte. Vielleicht erinnerte er sich dabei an sein vormaliges, langweiliges Dasein im Nichts. Und so erzeugte er denn eine ganz nette, reizende Eva. Hier hatte ihn indessen offenbar die Erfahrung gelehrt, dass die Bearbeitung von Lehmklößen eben doch für einen Gott ein gar zu unreinliches Geschäft sei, weshalb er eine neue Fabrikationsmethode in Anwendung brachte. Er riss Adam eine Rippe aus und verwandelte dieselbe, Geschwindigkeit ist keine Hexerei, am allerwenigsten für einen Gott, in ein niedliches Frauenzimmer. Ob die herausgenommene Rippe Adam später wieder ersetzt wurde oder ob nach der stattgefundenen Operation Adam als einseitiger Mensch herumlaufen musste, davon schweigt des Sängers Höflichkeit. Die moderne Naturwissenschaft hat festgestellt, dass sich Tiere und Pflanzen im Laufe von Millionen von Jahren aus einfachen Urschleimgebilden in den mannigfaltigsten Abzweigungen bis zu ihren jetzigen Formen entwickelt haben. Sie hat ferner festgestellt, dass der Mensch nichts weiter ist als das Produkt dieser Entwicklung und dass er nicht nur vor so und so vielen Jahrtausenden Jahren, auch im engeren Sinne des Wortes, ein sehr tierisches Aussehen hatte und keine Sprache besaß, sondern auch, dass er, jede andere Annahme schließt sich von selbst aus niedrigen Tierarten hervorgegangen sein muss. Die Naturwissenschaft lässt mithin Gott mit seiner selbstverkündeten Menschenmacherei als einen ganz albernen Aufschneider erscheinen. Aber was nützt das alles? Gott lässt mit sich nicht spaßen. Ob seine Erzählungen wissenschaftlich klingen oder sich wie alberner Quatsch anhören, er befiehlt, dass man daran glaube, widrigenfalls er es geschehen lässt, dass einen der Teufel, sein Konkurrent, holt, was sehr unangenehm sein soll. In der Hölle herrscht ja nicht nur beständiges Heulen und Zähneklappern, sondern es brennt auch ein ewiges Feuer, es nagt ein unermüdlicher Wurm und es stinkt ganz heillos nach Pech und Schwefel. Alledem soll ein Mensch ohne Leib ausgesetzt werden. Es schmort sein Fleisch, das er nicht bei sich hat, er klappert mit den längst ausgefallenen Zähnen, er heult ohne Hals und Lunge, seine in Staub zerfallenen Knochen benagt der Wurm, er riecht ohne Nase und das alles ewiglich. Eine verteufelte Geschichte. Gott ist überhaupt, wie er in seiner selbstverfassten Chronik, der Bibel, ganz offenkundig mitteilt, ungemein launig und rachgierig, geradezu ein Musterdespot. Kaum waren Adam und Eva gemacht, so verstand es sich für ihn von selbst, dass dieses Pack regiert werden müsse. Deshalb erließ er ein Strafgesetzbuch. Dasselbe lautete kategorisch: Ihr sollt nicht essen vom Baume der Erkenntnis. Seitdem hat auch noch nie irgendwo ein gekrönter oder ungekrönter Tyrann existiert, welcher nicht den Völkern dieses Diktat zugeschleudert hätte. Adam und Eva respektierten dieses Verbot nicht. Dafür wurden sie ausgewiesen und zu lebenslänglicher und auch auf ihre Nachkommen für alle Zeiten zu übertragender, harter Arbeit verdonnert. Der Eva wurden außerdem noch die bürgerlichen Ehrenrechte aberkannt, indem sie als Magd Adams deklariert wurde, dem sie zu gehorchen habe. Unter göttlicher Polizeiaufsicht standen sie ohnehin schon. Wahrhaftig, so weit hat es selbst Fatzke im Schuhriegeln der Menschen noch nicht gebracht. Die Strenge Gottes gegen die Menschen nützte indessen gar nichts. Vielmehr ärgerten ihn dieselben, je mehr sie sich vermehrten, desto schmählicher. Und wie diese Vermehrung vonstatten ging, das konnte man schon bei der Geschichte von Kain und Abel bemerken. Als der Letztere von seinem Bruder totgeschlagen worden, ging Kain in ein fremdes Land und nahm sich ein Weib. Woher das fremde Land mit den dort zu findenden Weibern plötzlich kam, hat der liebe Gott freilich nicht notiert, was bei seiner damaligen Arbeitsausübung nicht zu verwundern ist. Endlich war das Maß voll. Gott beschloss, die ganze Menschheit durch Wasser zu vertilgen. Nur ein paar Leute nahm er aus, um es nochmals zu probieren. Unglücklicherweise hatte er sich aller Weisheit ungeachtet, aber schon wieder einmal vergriffen. Denn Noah, der Chef der Geretteten, entpuppte sich bald als ein großer Söffel, mit dem seine Söhne Allotria trieben. Was konnte aus solch einer verlotterten Familie Gutes entstehen? Wieder breitete sich die Menschheit aus. Wieder entwickelten sich dieselben zu jenen Rabenäsern und Sündenlümmeln, von denen das bekannte Mecklenburger Gesangbuch so viel Böses zu berichten weiß. Gott hätte bersten mögen vor himmlischen Zorne, zumal alle seine exemplarischen Lokalzüchtungen wie Austilgung ganzer Städte durch Pech und Schwefel rein für die Katz waren. So entschloss er sich, das ganze Gesindel mit Stumpf und Stiel auszurotten, als ein höchst sonderbares Ereignis ihn wieder milder stimmte. Andernfalls wäre es längst um die Menschheit geschehen gewesen. Eines Tages tauchte nämlich ein gewisser Heiliger Geist auf. Es ging demselben wie dem Mädchen aus der Fremde. Niemand wusste, woher er kam. Der Bibelschreiber, nämlich Gott, sagte nur, er selber sei der Heilige Geist. Man hat es also vorläufig mit einer zweieinigen Gottheit zu tun. Jener Heiliger Geist kam auf den Einfall, in der Gestalt eines Täuberichs mit einem Frauenzimmer namens Maria eine Bekanntschaft anzuknüpfen. Er überschattete in einer süßen Stunde die Auserwählte seines Herzens und siehe da, sie gebar ein Knäblein, was indessen, wie Gott in der Bibel ausdrücklich betont, ihrer Jungfräulichkeit durchaus keinen Abbruch tat. Der früher bemerkte Gott nannte sich nun Gott Vater, versicherte jedoch gleichzeitig, dass er nicht nur mit dem Heiligen Geist, sondern auch mit Gottes Sohn vollständig identisch sei. Man denke, der Vater war sein eigener Sohn, der Sohn sein eigener Vater, beide zusammen außerdem noch Heiliger Geist. So gestaltete sich die heilige Dreifaltigkeit. Und nun, armes Menschenhirn, halte stand, denn was jetzt folgt, könnte ein Pferd umbringen. Wir wissen, dass Gott Vater beschlossen hatte, das Menschenpack zu frikassieren. Das tat dem Gott Sohn ungemein leid. Er, bekanntlich gleichzeitig Gott Vater, nahm die ganze Schuld der Menschen auf sich und ließ sich um seinen Vater, bekanntlich gleichzeitig Gott Sohn, in seiner Raserei zu beschwichtigen, von jenem zu erlösenden Gesindel zu Tode schinden. Natürlich nicht ohne nachträglich wieder frisch und froh in den Himmel zu fahren. Diese Aufopferung des Sohnes, der einst ist mit dem Vater, machte dem Vater, der einst ist mit dem Sohn, einen solchen Höllenspaß, dass er sofort eine allgemeine Amnestie erließ, welche zum Teil heute noch in Kraft ist. Das ist der geschichtliche Teil der Heiligen Schrift. Man sieht, der Blödsinn ist dick genug aufgetragen, um denjenigen, der bereits idiotisiert genug ist, ihn zu verdauen, empfänglich für irgendeinen Wahnwitz zu machen. Hierher gehört vor allem die Lehre von der Belohnung und Bestrafung des Menschen im sogenannten Jenseits. Längst ist es wissenschaftlich erwiesen worden, dass es ein vom Körper unabhängiges Seelenleben nicht gibt, dass das, was die Religionsschwindler Seele nennen, nichts weiter ist wie das Denkorgan, Hirn, welches durch die lebendigen Sinnesorgane Eindrücke empfängt und aufgrund derselben sich betätigt und das mithin im Augenblicke des körperlichen Absterbens auch diese Regung aufhören muss. Was kümmern sich aber die Todfeinde des menschlichen Verstandes um die Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung? Gerade so viel, als nötig ist, dieselben nicht ins Volk dringen zu lassen. So predigen sie denn das ewige Leben der menschlichen Seele. Wehe derselben im Jenseits, wenn der Leib, worin sie diesseits gesteckt, die Strafgesetze Gottes nicht pünktlich respektierte. Wie uns diese Leute nämlich versichern, ist ihr allgütiger, allgerechter, allbarmherziger, gnädiger etc. etc. Gott eine Ultraschnüffelnase, welche sich um jeden Pfifferling eines jeden einzelnen Menschen bekümmert und jeden Fehltritt, den ein Mensch macht, in seine Allerweltsakten einträgt. Dabei ist er ein ganz absonderlicher Kauz. Während er wünscht, dass neugeborene Kinder unter der Gefahr eines Schnupfens ihm zu Ehren mit kaltem Wasser begossen, getauft werden, während er einen Heidenspaß hat, wenn unzählige Glaubensschafe in ihren kirchlichen Ställen ihn litaneimäßig anblöken oder wenn ihm die eifrigsten seines Anhangs ohne Unterlass fromme Katzenmusik darbringen und ihn um alle möglichen und unmöglichen Dinge anbetteln, beten, während er sich in blutige Kriege mischt und als Schlachtengott sich von den Siegern anposaunen und beweihräuchern lässt, wird er fuchsteufelswild, wenn jemand an seinem Dasein zweifelt, falls er Katholik ist, an Freitagen Fleisch isst oder nicht fleißig per Ohrenbeichte seine Sünden losscheuert, falls er Protestant ist, nicht die den Katholiken empfohlenen heiligen Knochen, Muttergotteslappen und Bilder verachtet, oder wenn er überhaupt nicht mit bockledernden Mienen, verdrehten Augen, gekrümmten Rücken und gefalteten Händen in der Welt umherduselt. Stirbt so ein Mensch in verstocktem Zustande, so wird ihm vom lieben Gott eine Strafe zudiktiert, gegen welche alle Hiebe und Knuten und neunschwänzigen Katzen, alle Zuchthausqualen und Verbannungsleiden, alle Empfindungen der Verdammten auf dem Schafotte, alle Foltern und Martern, die je ein irdischer Tyrann ersonnen haben mag, nur angenehme Kitzeleien sind. Dieser Gott überbietet an bestialischer Grausamkeit alles, was auf der Erde Kanaloises passieren könnte. Sein Zuchthaus heißt Hölle, die wir bereits kennen. Sein Henker ist der Teufel, seine Strafen dauern ewig. Er gewährt höchstens für leichte Fälle nach längerer Zeit Begnadigung, vorausgesetzt, dass der betreffende Delinquent als Katholik gestorben ist. Für einen solchen hat er nämlich unter Umständen das Fegefeuer vorgesehen, welches sich von der Hölle ungefähr so unterscheidet wie in Preußen das Gefängnis vom Zuchthaus. So ist es nur für verhältnismäßig kurzzeitige Insassen eingerichtet und hat etwas leichtere Disziplin. Immerhin brennt es auch im Fegefeuer ganz gottsträflich. Sogenannte Todessünden werden indessen nie mit Fegefeuer, sondern stets nur mit Hölle geahndet. Hierher gehört zum Beispiel Gotteslästerung, gegangen durch Wort, Schrift und Gedanken. Gott duldet also in dieser Beziehung nicht nur weder Press- noch Redefreiheit, sondern er trifft auch schon die unausgesprochenen Gedanken. Überbietet er somit schon an und für sich an Rüpelhaftigkeit selbst die schuftigsten Despoten aller Länder und Zeiten, so tut er dies weit mehr noch hinsichtlich der Art und Dauer seiner Strafmittel. Dieser Gott ist also das denkbar entsetzlichste Scheusal. Sein Verhalten ist umso infamer, als er von sich behaupten lässt, dass die ganze Welt und namentlich die Menschheit in all ihrem Tun und Lassen durch seine göttliche Vorsehung reguliert wird. Er malträtiert also die Menschen für Handlungen, deren Urheber er selber ist. Wie liebenswürdig sind gegenüber diesem Ungeheuer die Tyrannen der Erde aus vergangener und gegenwärtiger Zeit. Gefällt es Gott aber, einen Menschen nach seinen Begriffen gut leben und sterben zu lassen, so malträtiert er ihn erst recht, denn der versprochene Himmel ist, wenn man ihn genau betrachtet, noch ein viel heilloserer Platz als die Hölle. Man hat da gar keine Bedürfnisse, sondern ist immer befriedigt, ohne dass je ein Verlangen nach irgendeiner Sache der Befriedigung vorausginge. Da aber ohne Verlangen und Erlangen gar kein Genuss denkbar ist, so ist das Dasein im Himmel rein genusslos. Man ist da ewig im Anschauen Gottes versunken, es wird immer auf den nämlichen Harfen dieselbe Melodie gespielt, man singt fortwährend das neue Lied, das schöne Lied, wenn auch nicht von dem versoffenen Nagelschmied, so doch kaum anregenderes. Das ist die höchste Potenz der Langweiligkeit. Der Aufenthalt in einer Isolierzelle wäre dem entschieden vorzuziehen. Kein Wunder, dass diejenigen, welche reich und mächtig genug sind, das Paradies auf Erden zu genießen, unter sich mit Heine lachend ausrufen: Den Himmel überlassen wir den Engeln und Spatzen. Doch sind es gerade die Reichen und Mächtigen, welche den Gottesblödsinn und die Religionsduselei hegen und pflegen. Es gehört das entschieden zum Geschäft. Ja, es ist für die herrschenden und ausbeutenden Klassen geradezu eine Lebensfrage, ob das Volk religiös versimpelt wird oder nicht. Mit dem Religionswahnsinn steht und fällt ihre Macht. Je mehr der Mensch an Religion hängt, desto mehr glaubt er. Je mehr er glaubt, desto weniger weiß er. Je weniger er weiß, desto dümmer ist er. Je dümmer er ist, desto leichter kann er regiert werden. Dieser Gedankengang war den Tyrannen aller Länder und Zeiten geläufig. Daher standen sie auch stets mit den Pfaffen im Bunde. Gelegentliche Streitigkeiten zwischen diesen beiden Sorten von Menschenfeinden waren sozusagen nur häuslicher Hader um die Obergewalt. Jeder Pfaff weiß, dass er ausgespielt hat, sobald die oberen 10.000 ihm nicht mehr unter die Arme greifen. Jedem Reichen und Mächtigen ist es kein Geheimnis, dass der Mensch nur dann geknechtet und ausgebeutet werden kann, wenn die Schwarzkünstler irgendeiner Kirche es fertigbringen, genügend Sklavensinn in die Herzen der Volksmassen zu pflanzen, denselben die Erde als Jammertal erscheinen zu lassen, ihnen das göttliche Diktat »Seid Untertan der Obrigkeit« einzutrichtern und sie mit einer angeblichen Extrawurst, welche nach dem Tode im unbekannten Wolkenkuckucksheim gebraten werden soll, abspeisen. Der Erzjesuit Windthorst ließ einmal im Deutschen Reichstag in der Hitze des Gefechts deutlich genug erkennen, wie die Schwindler und Gauner der Welt über diesen Punkt denken. »Wenn im Volke der Glaube zerstört wird«, sagte er, »kann es das viele Elend nicht mehr ertragen und rebelliert?« Das war deutlich und hätte jeden Arbeiter zum Nachdenken anregen sollen, würde ihn auch stutzig gemacht haben, wenn nicht so viele religiös zu vernagelt wären, um noch imstande zu sein, mit normalen Ohren zu hören und einfache Dinge zu begreifen. Umsonst haben die Pfaffen, das heißt die schwarzen Gendarmen des Despotismus, sich nicht stets so ungeheuer abgemüht, den Rückgang des religiösen Wesens aufzuhalten, obwohl sie selbst bekanntlich unter sich vor Lachen bersten möchten, ob des Blödsinns, den sie gegen gute Bezahlung predigen. Jahrtausende hindurch haben diese Gehirnverhunzer einfach ein Schreckensregiment eingeführt, ohne welches die religiöse Tollhäusigkeit längst ein Ende genommen hätte. Galgen und Schwert, Kerker und Ketten, Gift und Dolch, Meuchel und Justizmord, das waren ihre Mittel zur Aufrechterhaltung dieses Wahnsinns, der ein ewiger Schandfleck in der Geschichte der Menschheit bleiben wird. Hunderttausende sind auf Scheiterhaufen langsam im Namen Gottes geröstet worden, weil sie es gewagt, den biblischen Mist stinken zu finden. Millionen von Menschen wurden gezwungen, sich in langwierigen Kriegen die Köpfe gegenseitig einzuschlagen, ganze Länder zu verwüsten und nach Mord und Brand die Pest zu erzeugen, nur damit die Religion erhalten blieb. Die raffiniertesten Foltern wurden seitens der Pfaffen und ihrer Helfershelfer ersonnen, wenn es galt, diejenigen, welche vor Gott keine Furcht mehr hatten, durch irdische Teufeleien neuerdings in Religiosität hineinzuschrecken. Man nennt einen Menschen einen Verbrecher, der anderen Hände und Füße verstümmelt. Wie soll man jene bezeichnen, welche das Hirn zugrunde richten? Und wenn ihnen das nicht gelingen will, den ganzen Körper mit ausgesuchter Grausamkeit Zoll für Zoll verderben. Wohl ist wahr, Diese Strolche können heute ihr göttliches Banditengewerbe nicht mehr in der althergebrachten Weise treiben, wenn auch Gotteslästerungsprozesse und dergleichen immer noch vorkommen. Dafür haben sie sich aber desto mehr auf Familienschleicherei, auf Weiberbeeinflussung, auf Kinderfang und Missbrauch der Schule geworfen. Ihre Heuchelei hat eher zu als abgenommen. Selbst der Presse haben sie sich in einem sehr hohen Grade bemächtigt, seitdem sie bemerkten, dass sie nicht mehr imstande seien, die Buchdruckerei als solche wieder aus der Welt zu schaffen. Wo ein Pfaff hintritt, wächst 10 Jahre lang kein Gras mehr. So lautet ein altes Sprichwort. Das heißt, mit anderen Worten, ein Mensch, der einmal den Pfaffen unter die Klauen geraten ist, hat aufgehört, gedanklich fruchtbar zu sein. Seine Gehirnmaschinerie stockt. Statt derselben kriechen religiöse Maden und göttliche Würmer in seinem Schädel umher. Er gleicht einem Schafe, das die Drehkrankheit hat. Diese Unglücklichen sind um ihren eigenen Lebenszweck betrogen und was noch viel schlimmer ist, bilden den großen Tross im Gefolge der Widersacher von Wissenschaft und Aufklärung, von Revolution und Freiheit. Wo immer es gilt, neue Ketten für die Menschheit zu schmieden, sie sind bereit, in stumpfsinnigen Unverstand wie besessen darauf loszuhämmern. Wenn gegen die fortschreitende Entwicklung der Dinge Hindernisse in den Weg gewälzt werden sollen, diese Unglücklichen werfen sich nötigenfalls in ihrer ganzen breiten Masse dem Strome der Zeit entgegen. Wenn man sich daher anschickt, diese Geisteskrankheit zu kurieren, so tut man nicht nur ein gutes Werk dem Betreffenden gegenüber, sondern man steht auch im Begriffe, einen Krebsschaden auszubrennen, an welchem das ganze Volk leidet und der schließlich unbedingt total ausgetilgt werden muss, wenn die Welt endlich eine Stätte für Menschen werden soll, statt wie bisher ein Spielplatz für Götter und Teufel, welche mit uns Schindluder treiben. Heraus also mit der Religion aus den Köpfen und nieder mit den Pfaffen. Die Letzteren pflegen zu sagen, der Zweck heiligt die Mittel. Wohlan, wenden wir diesen Grundsatz endlich auch gegen sie an. Unser Zweck ist die Befreiung der Menschheit aus jeglicher Sklaverei, aus dem Joche sozialer Knechtschaft, wie aus den Fesseln politischer Tyrannei, nicht minder, ja vor allem aus dem Banne religiöser Finsternis. Jedes Mittel zur Erreichung dieses hohen Zieles muss von allen wahren Menschenfreunden für recht erkannt und bei jeder darbietenden Gelegenheit in Anwendung gebracht werden. Jeder religionslose Mensch begeht eine Pflichtvernachlässigung, wenn er täglich und stündlich nicht alles aufbietet, was in seinen Kräften steht, die Religion zu untergraben. Jeder von Gottes Glauben Befreite, der es unterlässt, das Pfaffentum zu bekämpfen, wo und wann und wie er nur immer Gelegenheit dazu hat, ist ein Verräter seiner Sache. Also Krieg dem schwarzen Gesindel, unversöhnlicher Krieg bis aufs Messer. Aufreizung gegen die Verführer, Aufklärung für die Verführten. Lasset uns jedes Mittel des Kampfes in unsere Dienste nehmen. Die Geisel des Spottes wie die Fackel der Wissenschaft. Wird diese nicht zureichen, greif und fühlbare Argumente. Vor allem hüte man sich in der Arbeiterbewegung, Gottesphrasen und Religionsgefasel schweigend mit anzuhören. So wenig in dem Lager der sozialen Revolution und was außerhalb desselben steht, ist eben reaktionär. Monarchistische Agitationen oder Privateigentumsbeschönigungen Raum finden können, so wenig ist in demselben Platz für göttlichen Blödsinn. Und wohlgemerkt, je anständiger diejenigen erscheinen, welche das verfluchte Religionsblech mit den Arbeiterbestrebungen vermischen wollen, je besser deren Ruf ist, desto gefährlicher sind sie. Wer den Gottesschwindel in irgendeiner Form predigt, kann nur ein Dummkopf oder Schurke sein. Beide Sorten taugen nichts zur Förderung einer Sache, welche nur dann ihr Ziel zu erreichen vermag, wenn sie voll und ganz auf der Höhe wissenschaftlicher Erkenntnis steht und sich der Ehrlichkeit ihrer Verfechter erfreut. Opportunitätspolitik ist da nicht bloß von Übel, sie ist ein Verbrechen. Lassen die Arbeiter irgendwelche Pfaffen sich in ihre Angelegenheiten mischen, so sind sie nicht nur belogen und betrogen, sondern auch alsbald verraten und verkauft. So selbstverständlich es ist, dass der Hauptkampf des Proletariats sich gegen den Kapitalismus zu richten hat und mithin auch auf die Zerstörung des Gewaltmechanismus desselben, des Staates, abzielen muss, so wenig darf in ihrem Kampfe die Kirche außer Acht gelassen werden. Die Religion muss systematisch im Volke untergraben werden, wenn dasselbe zu Verstand kommen soll, ohne welchen es nicht die Freiheit erringen kann. Für die Dummen, respektiv Verdummten, soweit sie noch besserbar erscheinen, werfe man unter anderem folgende Fragen auf. Wenn Gott will, dass man ihn kenne, liebe und fürchte, warum zeigt er sich nicht? Ist er so gut, wie die Pfaffen sagen? Welchen Grund hat man, ihn zu fürchten? Ist er allwissend? Weshalb belästigt man ihn mit seinen Privatangelegenheiten und Gebeten? Ist er allgegenwärtig? Wozu ihm Kirchen bauen? Ist er gerecht? Weshalb denkt man, er werde die Menschen bestrafen, welche er voller Schwäche erschuf? Tun die Menschen nur aus Gottes Gnade Gutes? Welchen Grund hätte er dann, sie dafür zu belohnen? Ist er allmächtig? Wie könnte er es zulassen, dass wir ihn lästern? Ist er aber unbegreiflich? Weshalb beschäftigen wir uns mit ihm? Ist die Kenntnis von Gott notwendig? Weshalb schwebt er im Dunkel? Und so weiter. Vor solchen Fragen steht der gläubige Mensch wie ein Ochs vor dem Berge. Jeder Nachdenkende muss aber zugeben, dass nicht ein einziger Beweis für die Existenz eines Gottes je erbracht worden ist. Außerdem liegt nicht die geringste Notwendigkeit für die Existenz eines Gottes vor. So wie wir bereits die Eigenschaften und Regeln der Natur kennen, ist ein Gott in oder außerhalb derselben geradezu zwecklos, gänzlich überflüssig und mithin ganz von selbst hinfällig. Sein moralischer Zweck ist noch nichtiger. Es gibt ein großes Reich, in welchem ein Herrscher regiert, dessen Verfahren den Geist seiner Untertanen in Unordnung bringt. Er will gekannt, geliebt und geehrt sein und alles bemüht sich, die Begriffe zu verwirren, die man sich von ihm machen kann. Die Völker, welche seiner Gewalt unterworfen sind, besitzen über den Charakter und die Gesetze ihres unsichtbaren Souveräns bloß solche Ideen, als ihnen seine Minister mitteilen. Diese hingegen geben es zu, dass sie selbst keine Vorstellungen von ihrem Meister sich machen können, dass sein Wille unerforschlich, seine Ansichten und Eigenschaften unergründlich sind. So sind seine Diener unter sich selbst nie einig über die Gebote, die sie von ihm auszugeben vorgeben, dessen Organe sie sich nennen. Er verkündet dieselben in jeder Provinz seines Reiches verschieden. Sie schmähen sich gegenseitig und einer beschuldigt den anderen des Betruges und der Verfälschung. Die Edikte und Gebote, welche sie zu verkünden beauftragt zu sein vorgeben, sind dunkel. Es sind Rätsel, die von den Untertanen, denen sie zur Belehrung gegeben sein sollen, nicht verstanden und nicht erraten werden können. Die Gesetze des verborgenen Monarchen bedürfen der Erklärungen. Doch jene, die sie erklären, sind nie unter sich einig. Alles, was sie von ihrem verborgenen Fürsten erzählen, ist ein Chaos von Widersprüchen. Sie sagen auch nicht ein Wort, das sich nicht auf der Stelle als Lüge erwiesen ließe. Man nennt ihn außerordentlich gut. Dennoch gibt es auch nicht einen Menschen, der sich nicht über seine Beschlüsse beklagt. Man nennt ihn unendlich weise, und in seiner Verwaltung scheint alles der Vernunft und dem gesunden Verstand entgegen zu sein. Man rühmt seiner Gerechtigkeit, und die Besten seiner Untertanen sind gewöhnlich die am wenigsten Begünstigten. Man versichert, dass er alles sieht und seine Allgegenwart heilt nichts. Er ist, sagt man, ein Freund der Ordnung, und in seinem Staate ist alles in Verwirrung und Unordnung. Er tut alles aus sich selbst, aber die Ereignisse entsprechen selten seinen Plänen. Er sieht alles voraus, aber er weiß nicht, was da kommen wird. Er lässt sich nicht ungestraft beleidigen, und dennoch duldet er die Beleidigung eines jeden. Man bewundert sein Wissen, die Vollkommenheit seiner Werke, dennoch sind seine Werke unvollkommen und von kurzer Dauer. Er schafft, zerstört und verbessert an dem, was er gemacht hat, ohne je mit seinem Werke zufrieden zu sein. Bei allen seinen Unternehmungen sieht er nur auf seinen eigenen Ruhm, dennoch erreicht er den Zweck, allgemein gerühmt zu werden, nicht. Er arbeitet bloß an dem Wohlergehen seiner Untertanen, aber denselben mangelt größtenteils das Notwendigste. Jene, die er am meisten zu begünstigen scheint, sind gewöhnlich am wenigsten mit ihrem Schicksal zufrieden. Man sieht sie fast alle stets gegen einen Herrn sich auflehnen, dessen Größe sie bewundern, dessen Weisheit sie rühmen, dessen Güte sie verehren, dessen Gerechtigkeit sie fürchten und dessen Gebote sie heiligen, welche sie nie befolgen. Dieses Reich ist die Welt, dieser Herrscher ist Gott, seine Diener sind die Pfaffen, die Untertanen, die Menschen. Eine schöne Gegend. Der Gott der Christen speziell ist, wie wir gesehen haben, ein Gott, der Verheißungen macht, um sie zu brechen, der Pest und Krankheiten über die Menschen kommen lässt, um sie zu bessern. Ein Gott, der die Menschen nach seinem Ebenbilde schuf und doch nicht der Urheber des Bösen sein soll. Der sah, dass seine Werke sehr gut waren und doch bald vernahm, dass sie schlecht sind. Der es wusste, dass die Menschen von der verbotenen Frucht essen würden und dennoch dafür das ganze Menschengeschlecht verdammte. Ein Gott, der so schwach ist, um sich vom Teufel überlisten zu lassen, so grausam, dass ihm kein Tyrann der Erde verglichen werden kann, das ist der Gott der jüdisch-schriftlichen Götterlehre. Derselbe ist ein allweiser Pfuscher, der die Menschen vollkommen erschuf und sie doch nicht vollkommen erhalten konnte, der den Teufel erschuf und ihn doch nicht zu beherrschen vermag. Ein Allmächtiger, der Millionen Unschuldiger verdammte wegen des Fehlers einiger, der durch die Sintflut alle Menschen vertilgte, bis auf einige und ein neues Geschlecht erzeugen ließ, nicht besser als der frühere, der einen Himmel machte für die Toren, die an die Evangelien glauben, und eine Hölle für die Weisen, die sie verwerfen. Er ist ein göttlicher Quacksalber, der sich durch den Heiligen Geist selbst erzeugte, der sich selbst als Vermittler sandte zwischen sich und anderen, der verachtet und verhöhnt von seinen Feinden an ein Kreuz genagelt wurde, wie eine Fledermaus an ein Scheunentor, der sich begraben ließ, von den Toten auferstand, die Hölle besuchte, lebendig in den Himmel fuhr und nun seit 1900 Jahren zur rechten Hand seiner selbst sitzt, um zu richten die Lebendigen und die Toten, dann, wenn es keine Lebendigen mehr geben wird. Er ist ein schrecklicher Tyrann, dessen Geschichte mit Blut geschrieben sein sollte, weil sie eine Religion des Schreckens ist. Hinweg denn mit der christlichen Götterlehre, hinweg mit einem Gott, erfunden durch Priester des blutigen Glaubens, die ohne ihr wichtiges Nichts, womit sie alles erklären, nicht länger im Überfluss schwelgen, nicht länger Demut predigen und selbst im Glanze leben, nicht länger Sanftmut predigen und Hochmut üben, sondern durch die Aufklärung in den Abgrund der Vergessenheit geschleudert werden. Hinweg denn mit der grausamen Dreieinigkeit, dem mörderischen Vater, dem unnatürlichen Sohn, dem wollüstigen Geist. Hinweg mit all den entehrenden Phantasmen, in deren Namen die Menschen zu elenden Sklaven entwürdigt und durch die Allmacht der Lüge von den Mühen der Erde auf die Freuden des Himmels verwiesen werden. Hinweg mit ihnen, die mit ihrem geheiligten Wahne der Fluch der Freiheit und des Glückes sind. Gott ist nur ein von raffinierten Schwindlern erfundenes Gespenst, vermittelst welchem die Menschen bisher in Angst erhalten und tyrannisiert wurden. Aber das ganze Truggebilde zerfließt sofort, wenn es unter dem Glase nüchterner Untersuchungen betrachtet wird. Und die betrogenen Massen werden unwillig auf solche Popanzen noch länger zu achten. Vielmehr führen sie dem Pfaffen die Worte des Gedichters zu Gemüte. Ein Fluch dem Götzen, zu dem wir gebeten, in Winterkälte und Hungersnöten. Wir haben vergebens gehofft und geharrt, er hat uns geäfft, gefoppt und genaht. Sie lassen sich hoffentlich nicht mehr lange äffen, foppen und narren, sondern stecken eines schönen Tages die Kruzifixe und Heiligen in den Ofen, verwandeln die Monstranzen und Kelche in nützliches Geschirr, benützen die Kirchen als Konzert, Theater oder Versammlungslokale oder, falls sie dazu nicht taugen sollten, als Kornspeicher und Pferdestelle. Hängen die Pfaffen und Nonnen ins Glockenhaus und können bloß das eine nicht begreifen. Wieso es kam, dass nicht schon längst derartig verfahren wurde. Dieser kurze, bündige und einzig praktikable Prozess wird sich natürlich erst im Sturme der kommenden sozialen Revolution vollziehen. Das heißt, in dem Augenblick, wo man auch mit den Komplizen der Pfaffheit, den Fürsten, Junkern, Bürokraten und Kapitalisten Tabula rasa macht, Staat und Gesellschaft aber, gleich der Kirche, mit eisernem Besen gründlich ausmisten wird. Die Gottespest von Johann Most.